Molto bene, grazie, professore. Adesso allora la parola al dottor Weiss, razze e civiltà, eccetera. Ja. Also man könnte mein Thema überschreiben mit dem Titel Razze e Civiltà, zwei Begriffe, die einem immer wieder begegnen in diesem Zusammenhang. Ich könnte auch sagen, das Deutschlandbild der Italiener oder das Bild der Deutschen in Italien im Spiegel der langobardischen Frage. Wenn ich nach so vielen einschlägigen Beiträgen aus berufenem Munde heute noch einmal auf die langobardische Frage zurückzukommen wage, so kaum um neue Erkenntnisse vorzutragen, sondern um zusammenfassend und vertiefend einen zentralen Aspekt dieser Frage aufzuzeigen. Zu zeigen nämlich, wie bei der Darstellung des Verhältnisses der Sieger zu den Besiegten Vorurteile am Werk waren, die ihren Grund in der konkreten Situation des 19. Jahrhunderts hatten. Dabei scheint es notwendig darauf hinzuweisen, dass diese Vorurteile durchaus verschiedener Natur sein konnten. Der bisherige Verlauf des Seminars konnte den Eindruck erwecken, dass von verschwindenden Ausnahmen abgesehen, genannt wurde Sclopis, auch Cattaneo, in den Jahren des frühen Risorgimento die guelfische Auffassung weithin unwidersprochen blieb und erst die Annäherung Italiens an Deutschland nach 1871 einen Meinungsumschwung brachte. Demgegenüber möchte ich festhalten, dass von Anfang an in der sogenannten langobardischen Frage sich, nun sehr vereinfachend gesprochen, zwei Grundauffassungen entgegenstanden, die auf zwei verschiedene politische oder auch ideologische Grundentscheidungen zurückgeführt werden können. Beiden Grundauffassungen lassen sich verschiedene Ideen, Mythen oder wie immer man sagen will, zuordnen. Sei es die Nationalstaatsidee, der Glaube an eine Kontinuität vom antiken Rom bis zur Gegenwart oder die Überzeugung von einer universalen, die nationalen Schranken übergreifenden Kultur aller europäischen Völker. Vor allem lässt sich zeigen, dass zwei verschiedene Bilder von den Barbarenvölkern einander gegenüberstehen. Beide Male sind es wilde Völker, die nach Italien eindringen. Aber während die Wildheit sich das eine Mal mit Grausamkeit, mit Zügellosigkeit, mit Zerstörung jedweder Ordnung paart, erscheint sie das andere Mal identisch mit einer erneuernden, belebenden Kraft, also der Mythos vom guten Wilden. Lassen Sie mich dies nun an einigen Beispielen konkretisieren, wobei ich mir bewusst bin, dass die aufgestellten, quasi idealtypischen Grundmuster immer von der Wirklichkeit bereits überholt sind. Ich spreche zuerst über die sogenannten Neuguelfen, komme dann auf Gegenpositionen zu sprechen, in einem zweiten Punkt, wobei jeweils der ideologische, aktuelle Hintergrund sichtbar werden soll, möchte dann anschließend aufweisen, wie etwa seit dem Jahr 1850, 60 sehr häufig eine Vermischung beider Grundmuster erfolgt, um zum Abschluss auf Versuche einer Entmythologisierung einerseits auf eine vergröbernde Popularisierung andererseits zu sprechen zu kommen. Zunächst zu den Neuguelfen. Ich kann mich hier wohl kurz fassen. Herr Professor Tabacco hat in seinem ausgezeichneten Vortrag gezeigt, wie im Klima des risorgimentalen Italiens, ausgehend von der Beurteilung der langobardischen Herrschaft, von der italienischen Geschichtsschreibung, die Vergangenheit auf die Gegenwart hin aktualisiert wurde. Auch die anderen Beiträge haben in diese Richtung gewiesen. Die Gegenwart, das war das werdende Italien, das Risorgimento, erfasst vom Nationalstaatsgedanken, vom Kampf gegen die Stranieri, die Tedeschi, wie die Österreicher hießen. Die Vergangenheit, das war das Mittelalter in einem Italien, das vom Nationalstaatsgedanken nichts wusste, wohl aber von barbaren Einfällen, von barbaren Herrschaft, von der Auseinandersetzung universaler Gewalten des Kaisertums und des Papsttums. Nun aber wird dies alles umgedeutet. Aus der ansässigen Bevölkerung werden Italiani, die schon damals von den Tedeschi unterdrückt waren. Diese werden, wie wir sahen, gerne mit einem Rückgriff auf Tacitus geschildert als wild, grausam, als Menschen unfähig zur Harmonie, zum Zusammenschluss, dem Individualismus verfallen, ein Begriff, der häufig auftaucht, einem Individualismus, der zur Wurzel des Feudalismus wird, dessen Zentren die Burgen darstellen, während die Freiheit von den italienischen Städten im Verein mit dem Papsttum ausgehen, den Städten, in denen die alte römische Kultur überdauerte. So ungefähr in Abwandlungen die Auffassung der sogenannten Neuguelfen, wie sie ja Professor Tabacco bereits geschildert hat, vertreten vor allem von Manzoni mit seinem Adelchi, wo die Lage der Römer ja bekanntlich geschildert wird unter den Langobarden als die eines Volgo disperso che nome non ha, und dem dazugehörigen Kommentar, dem Discorso von 1822. Manzoni untermauert hier seine Thesen, die er schon im Adelchi bringt. Es gab keine Gemeinschaft zwischen Siegern und Besiegten, diese hatten keine Rechte. Manzoni blieb sich auch nach 23 Jahren treu, als er sich mit gegnerischen Ansichten herumschlug. Er ist überzeugt, i Longobardi volevano con la violenza dominare sui Romani certo stranieri a loro. Wichtig erscheint mir die Feststellung, dass Manzoni im Gegensatz zur bisherigen langobardischen Frage, die ja auf Machiavelli und Baronius zurückgeht, die Frage nämlich nach dem Verhältnis von Vincitori und Vinti in Beziehung setzt und sehr bewusst in Beziehung setzt zu der Situation der Italiener unter der österreichischen Herrschaft. Daher lehnt er den Conciliatore-Artikel Romagnosis aus dem Jahre 1820, Delle Fonti della Cultura Italiana, als eine überholte Betrachtungsweise ab. Romagnosi ist nämlich nicht interessiert an dem Neben- oder Miteinander der beiden Völker. Was ihn interessiert, ist das Ergebnis des Zusammenlebens, die Erneuerung der Kultur der Besiegten in der Begegnung mit den Siegern. Diese kulturelle Fragestellung betrachtet Manzoni als überholt. Ihm geht es um die politische Fragestellung, um die Aktualisierung der Langobardenherrschaft auf die Gegenwart hin, eben im Gegenüber zu den Österreichern. Was ihn im Übrigen nicht hindert, zusammen mit seinen Freunden vom Conciliatore die Hochschätzung für das Deutschland der Befreiungskriege und für Theodor Körner zu teilen. Anders als Manzoni hat Troja nirgends zum Ausdruck gebracht, dass es ihm bei der Herrschaft der Barbaren, bei der Darstellung der Barbarenherrschaft um ein Paradigma für die Gegenwart geht. Wenn er aus Paulus Diaconus ableitet, dass die Langobarden eine grausame Kriegerkaste waren, die in strenger Absonderung von den rechtlosen Römern lebten, dass die Päpste dem Fortschritt zum Sieg verhalfen oder dass die italische Rasse in den Städten unvermischt überlebte, so ist er überzeugt, o studiato di non far punto paragoni tra le conquiste del Medioevo e quelle dei nostri tempi. Paragoni sempre imperfetti e generatori di falsa luce. In Wirklichkeit wird man jedoch kaum Carlo de Cesare zustimmen können, der 1879 feststellt, Troja käme das Verdienst zu, endlich in der Geschichtsschreibung an die Stelle der Kunst die Wissenschaft gestellt zu haben. Und das trotz des eindeutigen Arbeitens Trojas aus den Quellen, weil eben für Troja das Ergebnis von vornherein feststeht und alles dazu dient, die vorgefasste These zu belegen. Was nicht passt, wird umgedeutet, wie doch wohl die Tatsache zeigt, dass die Goten für ihn keine Germanen sind, sondern Skythen, und weil das eben nicht in das Bild passt von den wilden Germanen. So wird man wohl doch Croce zustimmen müssen, der in seiner Storia della Storiografia im Werk Trojas eine große nationale Dichtung sieht. Dies hat übrigens allerdings mit negativen Vorzeichen bereits um 1870 ein Mann vom anderen Lager, Francesco Montefredini, bereits sehr anschaulich beschrieben. Ich möchte Ihnen das nicht vorenthalten, wenigstens im Überblick. Francesco Montefredini schreibt zur guelfischen Schule: Am Anfang unseres Jahrhunderts bildete sich eine Scuola Guelfa Moderata, die von der Auferstehung Italiens im Schatten der Kirche träumte. Das Papsttum erschien diesen Leuten noch als einziges Überbleibsel vergangener Größe. Da aber die Päpste der Gegenwart ihrem Idealbild nicht entsprachen, schufen sie sich in den Finsternissen des Mittelalters ein neues päpstliches Idol, vor dem sie niederknieten, um es anzubeten. So fingen sie an, Dichtungen zu verfassen, ausgehend von dem Untergang der Goten als dem ersten großen Ereignis der italienischen Geschichte bis hin zur Lombardischen Liga als dem Höhepunkt dieser Dichtung. Zum Schlachtfeld wählte man die Geschichte, weil der Vater der Schule, Troja, Historiker war. Aber ein ungewöhnlicher Historiker, denn er wagte es selbst nicht, bis zur Lombardischen Liga fortzuschreiten, sondern überließ dies Balbo und kleineren Geistern, während er selbst sich klugerweise in den Finsternissen eines viel früheren Mittelalters aufhielt. So kam es schließlich zu der Meinung, die den Lombardischen Kriegen den Charakter von Nationalkriegen zuerkannte, eine Ansicht, die völlig neu war, so Montefredini in Auseinandersetzung mit Pater Tosti. Ich komme nun zu einer Gegenposition. Neben der neuguelfischen Geschichtsschreibung wird in der Literatur in diesem Zusammenhang häufig von der neugibellinischen gesprochen, ein Begriff, der freilich sehr fragwürdig ist. Es sei denn, man subsumiere darunter alle jene Historiker, die sich irgendwie gegen das Papsttum aussprachen. Wie fragwürdig das ist, zeigt etwa der neapolitanische Historiker Antonio Ranieri, der sehr wohl zu den Neuguelfen passt, aber als Neugibelline normal in der Literatur erscheint. Und zwar passt er zu den Neuguelfen deswegen, weil auch er wie sie den italienischen Nationalgedanken ins Mittelalter hineinträgt. Was ihn von Troja unterscheidet, ist das, dass er sich nicht gegen die Langobarden wendet, sondern gegen die vom Papst ins Land gerufenen Franken, die immer Stranieri geblieben seien. Dagegen stellt er, und hier wird nun die ganze Ideologie des 19. Jahrhunderts sichtbar, nach den Worten des Cesares in den Mittelpunkt, il concetto della forza collettiva degli italiani. Il principio esclusivo italico, onde recuperar lessere nazioni. Ich möchte nun auf einen Mann zu sprechen kommen, der in der Literatur sehr stiefmütterlich behandelt wird. Ich glaube auch deswegen, weil er eben zu jenen Leuten gehört, die nicht mit dem Risorgimento mitgeschwommen sind, sondern sich irgendwie dagegen gestellt hat. Es ist Aurelio Bianchi Giovini, der eigentlich Angelo Bianchi hieß. Also ich sagte schon, dass er stiefmütterlich behandelt wird, hängt vielleicht auch wegen, wenn man sagt von ihm, er könne nicht logisch denken, aber vielleicht war das nur ein Vorwand. Es hängt sicher auch damit zusammen, dass er ein Mann war, der im Grunde von einer Revolution gegen Österreich und von dem ganzen Risorgimento nicht viel hielt, der vielleicht sogar mit den Unterdrückern heimlich konspirierte, ein österreichischer Spion oder was immer, und dessen konsequenteste Eigenschaft neben einem zu allem bereiten Konformismus und einem ausgeprägten Antiklerikalismus eine in jungen Jahren erworbene Hochschätzung für deutsche Bildung war. Und das ließ er auch seinen Landsleuten immer spüren. Bianchi Giovini hat eine ausführliche Besprechung, mehr als 50 Seiten, des Buches von Troja über die Langobarden in der Rivista Europea im Jahre 1845 veröffentlicht, die abgesehen von recht klugen Einwänden vor allem deswegen interessant erscheint, weil sie von einem Mann geschrieben wurde, dessen politischer Standort in den Auseinandersetzungen eben Troja entgegengesetzt war. Bianchi Giovini kommt dann auch zu ganz anderen Ergebnissen im Mittelalter. Er weist darauf hin zunächst, dass Paulus Diaconus nicht eigentlich Geschichte schreibe, sondern einen Panegirico della sua nazione. Anhand von Aussagen des Paulus Diaconus könne man deswegen unmöglich Aussagen über die Lage der Besiegten machen. Doch stellt er nun seinerseits anhand des Diaconus fest, dass es unter der Langobardenherrschaft sehr wohl freie Römer gab. Er nennt ausdrücklich die Ärzte, die Gelehrten, dann die Bürger von Perugia, Treviso, Pavia. Die langobardische Gesetzgebung nennt er sehr ausgewogen und hier direkt entgegengesetzt von Troia und Manzoni, senza crudeltà e violenza, sempre respirante l'amor della pace della concordia. Ich habe mich da erinnert an die Beschreibung der patriarchalischen österreichischen Herrschaft in Oberitalien in der Restaurationszeit durch Heinrich von Sörbig. Und es klingt doch auch fast wie eine Verteidigung der Österreicher, wenn er fortfährt, als die Langobarden nach Italien kamen, hätten sich die Römer in einem Abisso di sociale miseria befunden. Per farli risorgere era indispensibile una educazione che li rigenerasse e li avviasse ad una vita nuova. Wenn die Langobarden schon nicht, wie Leo meine, die Schutzengel der Römer gewesen seien, furono almeno i primi strumenti che la provvidenza adoperò per trasfondere questa nuova vita in un popolo che stava quasi per diventare cadavere. Wichtig hier der Begriff der Erneuerung, der uns ja auch schon bei Romagnosi begegnet ist. Bei Romagnosi, der dann später noch in einem Buch Risorgimento del Incivilmento Italiano im Jahre 1831 auf diese Gedanken zurückkam, bei Romagnosi kommt der Gedanke vor, dass eben durch die Begegnung mit der Kultur der Sieger die Kultur der Besiegten erneuert worden sei. Sie habe zwar überlebt, aber es sei gleichsam gewesen, so wie wenn ein neuer Zweig auf einen alten Stamm aufgepfropft wird. Bei Bianchi Giovini ist es in erster Linie eine Regeneration durch Erziehung, und zwar einer wohlwollenden Erziehung senza crudeltà. Damit unterscheidet er sich von der katholischen Vorstellung des barbarischen Eroberervolkes als Gottesgeißel, eine Vorstellung, die auch häufig vorkommt und die sich schon bei Troja findet, der feststellt, die christliche Religion und das Schwert der Barbaren hätten dem römischen Volk zum Heil gedient. Daneben gab es aber den in der Aufklärung und im Denken her das wurzelnden Gedanken von der Erneuerung alter Kulturen durch junge Völker. Dieser Gedanke weist weit über die sogenannten Neugibellinen hinaus. Er kam damals von Frankreich her nach Italien. Man kann ihn bei Mazzini finden, der ja davon überzeugt ist, dass die historische Stunde Frankreichs vorbei sei und dass nun die jungen deutschen Völker an der Reihe sind. Oder auch bei einem so ganz anders gearteten Mann wie dem jungen Vera, der in einem frühen Aufsatz 1840 schreibt, Il settentrione fece eruzione sul mezzodì e il giovin sangue germano scese a rinvigorire le razze vecchie e posate dell'Italia. Dieser Gedanke klingt dann voll an bei Montefredini, aber wird etwas abgewandelt bereits um 1870. Montefredini, der von der Dekadenz Italiens überzeugt ist, schreibt, die ringiovanire con la fusione di altri popoli il tempo è passato, il tempo delle invasioni. Non resta che l'unica via di regenerazione mediante lo studio con la scienza. Also, was diese Mommsen und Sella, diese Anekdote. Ich komme zu einem dritten Punkt. Wie bedeutsam für die Fortführung des Gesprächs erscheinen einige Historiker, die eine Mittelstellung einzunehmen versuchen. Allerdings taten sie dies zunächst nicht durch Abbau von Mythen, sondern durch deren Verschmelzung. Durch die Verbindung, wenn man will, neuguelfischer und neugibellinischer Gesichtspunkte. Auffallend gerade bei diesen Leuten, vor allem bei zweien von ihnen, die faktische Gleichsetzung der Langobarden, der Barbaren, der Frühzeit, mit den Deutschen der Gegenwart. Ich denke an Caponi und an Villari, über den wir ja noch mehr hören werden. Man kann Caponi nur mit Einschränkung einen Neuguelfen nennen. Der reformkatholische Florentiner Kreis, der ja vom Jansenismus herkam, um Vieux-Seux, atmete einen anderen Geist, als er einem Troyer oder einem Gioberti eigen war. Hier gab es nicht jenen unerschütterlichen Glauben an das Papsttum als italienische Führungsmacht, es sei denn, dieses sei, wie Ricasoli wollte, eine von jeder weltlichen Macht befreite moralische Kraft. Und auch wenn Caponi wenig vom deutschen Liberalismus hielt, da gibt es eine ganze Reihe Zitate, so schätzte er doch die deutsche Kultur und war weit entfernt von dem undifferenzierten Antigermanismus mancher guelfischer Historiker. Ein Schlüsselwort ist nun bei Caponi der Begriff Razza, der uns ja vorher auch schon begegnete. Razza freilich nicht biologisch verstanden, sondern historisch, geografisch. Bereits im ersten seiner Langobardenbriefe von 1844 steht der entscheidende Satz: Io per me credo molto alla potenza inespicuibile delle razze nella qualità dei popoli e credo l'etnologia esse base all'historia. Entscheidend für den Fortschritt der Geschichte ist für ihn die Begegnung der verschiedenen Völker, die antithetische Andersartigkeit wie die Synthese der schließlichen Durchdringung. So kann Caponi Troia nicht folgen, wenn er das Entstehen der italienischen Kultur mit der Unvermischtheit romanischer Bevölkerung verbindet. Für ihn gilt, dass eine Kultur und ein Volk durch die Begegnung mit einem anderen zu sich selbst findet. Das gilt für Italien wie für Deutschland. So werden für ihn in der Zeit von Karl dem Großen bis zu Friedrich Barbarossa durch die Begegnung mit der römischen, lateinischen Kultur aus den Popoli Barbari erst Popoli Germanici. Caponi redet also nicht einer Gleichmacherei das Wort. Die Eigenheiten bleiben, wie er es im letzten Langobardenbrief 1859 durch die Geschichte hindurch bis herauf zu Goethe, zu Kant und Hegel darstellt. Die Verschiedenheiten der lateinischen Rasse ist das Konzept der Einheit eigen, der Harmonie, der Ordnung, der germanischen das der Vielfalt, der subjektiven Kraft. Caponi lässt allerdings auch keinen Zweifel, dass die reifere Kultur die romanische ist. Noch weiter als Caponi ging meines Erachtens der junge Pasquale Villari 1862. Ich fasse mich kurz, weil sicher darauf noch zurückzukommen sein wird. In seinem Aufsatz L'Italia, la civiltà latina e la civiltà germanica. Hier finden sich meines Erachtens nun die verschiedenen Mythen der Langobardendiskussion vereinigt. Wenn er das Nebeneinander und Zueinander der germanischen und der lateinischen Welt, angefangen von Tacitus, über die barbaren Einfälle bis herein in die Gegenwart darstellt. Villari verbindet also, wenn Sie wollen, guelfische und ghibellinische Gesichtspunkte. Auch er stellt dem Individualismus der Germanenvölker die lateinische Welt mit ihren sozialen und geistigen Ordnungen entgegen. Er wiederholt die von Caponi und anderen beschriebene Romanisierung und Zivilisierung der Barbarenvölker durch das römische Christentum. Ebenso die bekannte Gegenüberstellung des deutschen Feudalismus und der italienischen Städte. Aber auch der Gedanke von der regenerierenden Kraft der germanischen Völker für die lateinische Welt wird aufgegriffen. Betont wird die Fruchtbarkeit der Begegnung beider Kulturen, die nötig wird in den Stunden der Dekadenz. Dann nämlich, wenn der deutsche Individualismus ausartet zur Anarchie und Zersplitterung im politischen wie im geistigen Bereich, die lateinische Ordnungsliebe aber zur Starrheit, zum Despotismus, zur Unterdrückung der Gewissens- und Gedankenfreiheit. So wenigstens Villari. Villari wollte die Vorurteile zerbrechen, indem er auf die Ambivalenz der überkommenen Vorstellungen hinwies. Die Mythen selbst zerstörte er nicht. Dies geschah zum ersten Mal ein Jahr später durch Francesco Schupfer, oder Skupfer, wenn Sie wollen, einem aus Venedig stammenden Manne, der in Deutschland und Österreich studierte und damals gerade in Innsbruck dozierte, was sicher nicht unwichtig ist für seine Auffassung. Er schreibt: Zwei verschiedene Prinzipien beherrschen das Feld der Geschichte, das lateinische und das germanische Prinzip. Das eine sei das Prinzip der Ordnung und des Gesetzes, das andere das des menschlichen Willens, der Unabhängigkeit und der Gewalt. In Wirklichkeit, so Schupfer, handle es sich um einen Widerstreit, der allen Menschen und allen Völkern gemeinsam sei. Wobei das Vorherrschen des einen oder anderen einer je verschiedenen Entwicklungsstufe entspricht. Ebenfalls der Entmythologisierung sprach ein Außenseiter das Wort, nämlich der Wirtschaftswissenschaftler Fedele Lambertico in einer Besprechung des Villari-Aufsatzes im Jahre 1865. Lambertico meint zu Villari, es sei gefährlich, die Geschichte von der Verschiedenheit von Rassen und Kulturen her zu erklären. Wer die lateinische Rasse der germanischen Entgegenstelle vergesse, dass alle Völker Europas mit wenigen Ausnahmen Kinder der gemeinsamen indoeuropäischen Mutter seien. Trotz solcher Versuche zu einer wissenschaftlicheren Sicht kam es gerade seit dieser Zeit dann doch sehr stark zur Ausbildung, zur weiteren Ausbildung von Mythen und Stereotypen, und die tummelten sich vor allem dann in der Presse, in der politischen Publizistik. So schrieb etwa der Osservatore Romano 1867, mit Hinblick auf einen eventuell bevorstehenden deutsch-französischen Krieg, von einer Lotta di Razze, einer Vera Antipatia di Stirpi, che divide l'elemento latino e l'elemento germanico, von due Civiltà, due Concetti ist die Rede. Und zu Beginn des deutsch-französischen Krieges schreibt die rechtsliberale Perseveranza, oder sieht hinter dem Krieg die Antipatia di Razze, che divide da 2000 anni in due campi, nemici, teutoni e latini. Und ähnliche Äußerungen ließen sich en masse aus den Jahren 1914-15 aufführen. Es würde zu weit führen. Man findet aber auch die Gegenposition, man lese nach, noch während des Krieges, in der Schrift, während des Zweiten Weltkrieges, in der Schrift Romanità e Germanesimo von Mario Misiroli aus dem Jahre 1941, der mit dem Primo Fecondo Connubio fra Romanità e Germanesimo unter Theoderich beginnt, dann auf die Langobarden zu sprechen kommt und endet mit La Germania Nationalsozialista e l'Italia Fascista Affratellate. Molte grazie, dottor Weiss. Il tema razza e civiltà è servito per percorrere, seppur in maniera troppo rapida, per i miei bisogni almeno, questo l'intero XIX secolo, a partire ancora da Manzoni e Troia, su cui già ci eravamo soffermati nei giorni scorsi. Se mi pare che la tesi di fondo di Weiss sia la seguente, che cioè piuttosto che una successione di un'Italia neoguelfa fino all'unità e di un'Italia invece che poi diventa in qualche misura più filo tedesca o più vicino alla Germania nei decenni successivi, sia possibile invece rintracciare una persistenza della ambiguità e della contrapposizione dei due modelli durante tutto quanto il secolo e quindi durante tutta la costituzione e la evoluzione anche della medievistica come scienza, insomma. Questo tema viene sviluppato con una serie di riferimenti che voi avete potuto senz'altro seguire, e quindi inutile che io riassuma, attraverso Francesco Montefredini, Antonio Ranieri, che continuano in maniera incalzante a insistere sopra la distinzione fra i vinti e i vincitori, dove i vinti italiani in realtà sono però i buoni e invece i vincitori tedeschi sono i selvaggi, poi a loro volta possono essere selvaggi crudeli oppure selvaggi gentili, ma la situazione non cambia molto. Da questo punto di partenza però c'è una progressiva emersione del tema invece della equiparazione dei due popoli o delle due etnie o delle due razze. Il primo che distingue forse Antonio Ranieri, appunto introducendo la differenza nell'ambito degli stranieri, tra i Longobardi e i Franchi, dove i Franchi sono in fondo i cattivi che non si sono mai amalgamati con gli italiani e i Longobardi sono invece gli stranieri buoni che con gli italiani si sono amalgamati e hanno in questo modo prodotto qualcosa di più. Da questo punto in poi c'è una serie di autori che esaltano in maniera crescente la questa equiparazione insomma delle due razze, e Baisa ha insistito in maniera accentuata su Aurelio Bianchi Giovini, il quale recupera per certi aspetti, tra l'altro confrontandosi poi proprio in una lunga recensione al libro del Troia sui Longobardi, recupera delle posizioni che erano già presenti, per dire la verità, anche prima in Romagnosi, cioè le posizioni delle razze che si incontrano, cioè dell'incontro delle razze come occasione di incivilimento. Ecco, in questa linea si pone anche il Berr, che introduce in maniera palese anche un'altra variabile, cioè quella di questo incivilimento che ormai non ha più bisogno per prodursi di razze che si incontrano magari anche attraverso invasioni, quindi in modo duro, in modo sanguinoso, ma questo incivilimento si può produrre mediante incontri a livello culturale. Ed è qui che fa appunto compare, soprattutto poi con Capponi, questa nuova, appare in maniera vistosa, questo nuovo strumento di incontro e di incivilimento che è la scienza. Questo secondo me è un tema bellissimo, nel senso che si starebbe di vedere se questa scienza che viene, di cui si ha, è un po' quello che diceva stamattina anche von Brock per certi aspetti quando diceva appunto quando ci parlava del Verdun Price, cioè questa scienza, che però non dimentichiamo, io farei la parentesi, è la scienza tedesca, insomma, in modo particolare a cui si guarda da parte dell'Italia, questa scienza che sostituisce in qualche misura, mi pare quasi, la forza delle armi, insomma, potrebbe essere un po' inteso anche in questo modo. E quindi però si apre un discorso con Capponi, molto interessante in questa direzione. Capponi usa in modo importante il termine proprio, il concetto di razza, però non in senso biologico, ma in senso storico geografico, e aprendosi anche a queste cose nuove per quegli anni e molto importanti, cioè l'etnologia a base della storia e così via. Ecco, andando avanti ancora in questa direzione, in realtà Capponi continua dice Weiss, a distinguere fra i caratteri delle due culture e a ritenere che la cultura di derivazione romana sia la cultura più matura. Tuttavia queste valutazioni e gli incontri tra due culture si sviluppano, secondo lui, ormai a livello appunto scientifico. Villa riporta avanti ulteriormente questo discorso, impegnandosi in maniera diretta contro i pregiudizi di tipo razziale che hanno fino adesso alterato insomma il punto di vista corretto nei confronti di questi problemi. Francesco Schupf esplicitamente si batte invece contro i due principi, contro la possibilità di distinguere tra i due principi. Cioè, a questo punto sembrerebbe che la smitizzazione di questo tema di fondo, che risaliva appunto al primo 800 e alla prima polemica appunto sui Longobardi, sembrerebbe che la smitizzazione sia compiuta. Abbiamo in Fedele Lampertico addirittura l'indicazione nuovo scientifica delle comuni radici indoeuropee e quindi di una possibilità di superare il discorso una volta per tutte. Le citazioni finali però con cui Weiss ha concluso la sua relazione hanno, senza volerlo, forse volendolo, reintrodotto un duro richiamo alla realtà della politica, che comunque poi, quando ha voluto, ha potuto ricollegarsi immediatamente anche con questa nuova versione più scientifica dell'interpretazione dell'antica polemica.